Mehr kann ich Ihnen nicht erzählen. Das ist unglaublich. Ich fasse es nicht. Du hast tatsächlich mit dem Baum Kontakt aufgenommen. Und wir hatten recht. Es besteht ein Zusammenhang zwischen dem Giftskandal und dem, was wir am Bauwagen beobachtet haben. Aber wieso verbrennen die Männer Geldscheine? Ja, aber natürlich. Das sind die Geldfälscher. Versteht ihr? Respekt, Jagger. Das ist es. Was soll das jetzt schon wieder? Passen Sie auf. Hier in der Gegend sind in letzter Zeit doch häufig gefälschte Geldscheine entdeckt worden. Ich bin ja selbst ein Opfer der Fälscher geworden. Der Mann in der Bank hat erzählt, dass sich die Bande wahrscheinlich irgendwo bei uns ein Versteck gesucht hat, in dem sie das Falschgeld produziert. Und dieses Versteck ist der Bauwagen, von dem wir Ihnen erzählt haben. Und alle unliebsamen Beweismittel werden entweder verbrannt oder in den Fluss geschüttet. Okay, Leute, ich werde sofort meinen Chef verständigen und ihm den Verdacht mitteilen. Ivi, du gibst ihm die Beschreibung der Männer durch, die du gesehen hast. Und außerdem veranlassen wir eine Fahndung nach einem alten, olivfarbenen Jeep, der im Kennzeichen XB199 hat.